Kannst du mich hören? Mir ist so kalt, nimm mich in den Arm. Jeder sagt, ich darf dich nicht stören. Warum kann ich nicht bei dir sein? Mama, mein Zimmer ist nachts so finster. Jetzt bin ich wach und fürchte mich. Sie hört dich nicht, ruf nicht nach ihr. Wer bist du? Ich bin ein Freund. Wenn du mich brauchst, komm ich zu dir. Bleib da! Ich bleib dir nah. Wenn mich anstreng, kann ich ein Held sein. Gestern schlug ich eine Katze tot. Ich kann hart und bös wie die Welt sein, doch manchmal wär ich lieber ganz weich. Ach, Mama, ich möchte nicht mit.